Bayern 2 präsentiert Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten. Bayern 2. Hörbar mehr vom Leben. Im Anfang war das nichts. Die Stille, die Leere, das Unvorstellbare. Und in diesem Nichts war alles enthalten. Und es ruhte in sich. Da regte sich eine Ahnung in diesem Nichts von dem, was sein könnte. Aus dieser Ahnung wurde ein Verlangen, etwas werden zu lassen. Und der Wunsch ballte sich zu einem Sein. Und in diesem geballten Sein war sowohl Raum, als auch Zeit, als auch Licht. Da öffnete sich das Nichts, das alles enthielt. Und aus seiner Mitte sprang ein Feuerball. Aus der Enge entlassen rasten Raum, Zeit und Licht auseinander, fort in die Weiten des Nichts. Und alles, was war, war Feuer, Wandel, Energie und Kreativität. Urknall, Anfang, Schöpfung. Etwa so müssten sie wohl klingen, die ersten Sätze einer Schöpfungsgeschichte im 21. Jahrhundert. Denn der ururalte biblische Mythos hat Konkurrenz bekommen. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde aber war wüst und wirr. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Es wurde Abend und es wurde Morgen. Der Schöpfung in 6 bzw. 7 Tagen steht die jüngste Erkenntnis von 15 bis 20 Milliarden Jahren kosmischer Evolutionsgeschichte gegenüber. Die Erschaffung des Himmels nach Fertigstellung der Erde lässt Kosmologen leise lächeln. Die Genesis, jene Geschichte, auf die das Abendland 4000 Jahre lang sein Weltbild baute, steht dem heutigen Bildungswissen diametral entgegen. Wir brauchen heute eine neue Schöpfungsgeschichte, glauben nicht nur immer mehr Theologen, sondern auch Wissenschaftler, weil wir noch nie so viel über das Universum wussten wie heute. Grundlage dieses Wissens ist nicht mehr nur Überlieferung oder kultureller Mythos, sondern empirische Forschung. Wir müssen lernen, sie als Schöpfungsgeschichte zu lesen, sagt der anglikanische Theologe Matthew Fox. Well, the new one is already here. Scientists have been creating the last 20 years. Sie wurde von Wissenschaftlern geschrieben, die sich in den letzten 20 Jahren mit der Evolution des Universums auseinandersetzten. Jeder Stamm, den wir kennen, hat sich durch eine Schöpfungsgeschichte seinen Zusammenhalt geschaffen. Leben ist langweilig, wenn es nicht im Kontext steht. Mindestens 14 Milliarden Jahre, Billionen von Galaxien. Das ist keine langweilige Geschichte. Da geht es um ein Leben voller Staunen und Wunder. It's not a boring story at all. It's full of awe and wonder. Und alles, was war, war Feuer, Wandel, Energie und Kreativität. In einer gewaltig schäumenden Woge breiteten sich Teilchen, Licht und Zeit aus und erschufen den Raum. Und an diesem Ort der kosmischen Geburt, der von uns heutigen 15 Milliarden Jahre entfernt liegt, war alles eins. Jedes Ding war ein werdendes Ding, eine Energiekonzentration, ein Zufallswesen. Und alles, was war, entstand und verging. Denn alle Teile strömten in Kaskaden aus dem Urgrund ins Dasein, tanzten in wildem Zickzack, prallten auf ein anderes Teilchen und verschwanden wieder. Wohin? In die Nicht-Existenz, in dasselbe Dunkel jener schöpferischen und zerstörerischen Macht, die das innerste Herz des Weltalls ist. Und wie die Gestalt einer flackernden Flamme war das Universum in jedem Augenblick neu und frisch, verging und war neu und frisch. Am Anfang, da sind sich Astrophysiker und Kosmologen einig, war die Kreativität, die sich von diesem Augenblick an immer weiter entfaltete. Schon der erste Augenblick war ein Wunder, denn nicht nur Raum und Zeit, Teilchen und Licht entstanden in dem Feuerball, sondern auch die Naturgesetze der Gravitation und Schwerkraft. Vor 15 Milliarden Jahren schon entschied sich, wie schwer ein Stern werden darf, wie hoch ein Delfin aus dem Wasser springen kann und wie weit ein Ball zu werfen ist. Die Urkräfte Schwerkraft und Gravitation, also Anziehung und Ausdehnung, entstanden genau in dem Maß, damit sich alles, was ist, bilden konnte, sagt der Astrophysiker Harald Lesch. Man kann ausrechnen, wie weit das Universum von den Anfangsbedingungen hätte abweichen dürfen, die es gehabt haben muss, damit wir entstanden sind. Und das ist dann so ein Bild, das mir immer wieder einfällt. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Reihe von Rasierklingen, die aufeinander stehen. Und Sie sitzen oben wirklich auf der Klinge drauf. Und es darf sich keine Klinge bewegen, nichts. Und das sind, was die Anfangsbedingungen des Universums betrifft, sind es 10 hoch 60 Rasierklingen, die aufeinander stehen. Ein bisschen Abweichung davon und sofort wäre das Universum entweder wieder in sich zusammengefallen, sofort schlagartig, oder es hätte sich ausgebreitet so schnell, dass keine Struktur entstanden wäre. Weil der Mensch erst jetzt zu begreifen beginnt, was geschah, fehlen ihm noch die Worte, um das Wunder seiner Existenz angemessen zu beschreiben. Das aber wissen wir. In der konzentrierten Strahlung und Hitze des Urbeginns entstand und verschwand Materie. Weil alles gleichzeitig zum Ausbruch kam, verbrannten die meisten Urteilchen, Quarks, Elektronen, Protonen, Myonen, Photonen, Neutronen und ihre Antiteilchen sogleich wieder in der maximalen Hitze des Feuersturms. Am Ende des massenhaften Sterbens, in den ersten Minuten des Universums, blieb nur ein Milliardstel der ursprünglichen Materie übrig. Doch was ist Materie? Die moderne Quantenphysik hat entdeckt, dass jedes Atom der Materie eigentlich zu 99% nur aus Leere und Energie besteht. Materie, so der Quantenphysiker Hans-Peter Dürr, war und ist die Ausnahme im Universum. Es gibt eigentlich nur das, was wir Wechselwirkung nennen. Und das, was wir dann Materie und Substanz nennen, das sind Verklumpungen dieser Wechselwirkung. Diese moderne Physik, die wir haben, behauptet, dass hinter dieser Wirklichkeit, die materiell formulierbar ist, eigentlich noch etwas anderes ist. Man könnte auch sagen, der eigentliche Hintergrund der Wirklichkeit ist nicht materieller Art, sondern ist geistiger Art. Also für mich ist der Kosmos zunächst etwas Geistiges. Von Geist war alles erfüllt, vom Wunsch zu sein, von Potentialität. Beziehungen waren da, Wechselwirkungen und Ahnungen, was aus ihnen wachsen könne. Gestalt ohne Form. Und alles war Wandel und Transformation. Und alles, was geschah, gab vor, was weiter geschehen könne. Und jedes Ereignis war mit jedem anderen verknüpft. Und es war wie ein gewaltiges Fest. Dann, als das Feuer erlosch, war alles Strahlung, heißes Plasma. Und alles, was den Sturm aus Geburt und Zerstörung überstanden hatte, suchte sich. Und es fanden sich Protonen und Neutronen, dauerhafte Partnerschaften, auf die das Universum bauen sollte. Und aus Chaos war Kosmos entstanden, aus Unordnung Ordnung. Und es wurde dunkel und das All wuchs. Und wuchs und wuchs. Eine Milliarde Jahre ununterbrochener Nacht folgten. Doch in diesen geschah etwas, was nicht weniger erstaunlich war als die Erschaffung des Universums selbst. In der nachlassenden Hitze entstanden, wie dynamische Wirbel im Dasein, Wasserstoff- und Heliumatome aus den überlebenden Teilchen und organisierten das Universum von Grund auf neu. Minimale Unregelmäßigkeiten im Wellenmeer des Plasmas wurden zu Mustern und umkleideten sich mit Urmaterie und Energie. Kosmische Wolken entstanden, die Milchstraßen waren geboren, das Universum wurde durchsichtig. Kreatives Ungleichgewicht nennt der über 90-jährige amerikanische Kosmologe Thomas Berry diesen schöpferischen Prozess, der wie ein Grundprinzip den Kosmos bis in die Gegenwart prägt. Es ist dieses Ungleichgewicht, das es dem Universum ermöglicht, seinen kreativen Prozess fortzusetzen. Ungleichgewichte verursachen die Dynamik der Dinge. Wenn etwas im Gleichgewicht ist, wird es unproduktiv. Gleichgewicht ist perfekt, aber tödlich. Deshalb beruht das Leben auf Ungleichgewicht. Und das All wuchs und wuchs und wuchs. Und in dem großen Meer aus Geist, Energie und junger Materie entstanden Wellen. Und aus diesen Wellen entstanden Muster. Und aus diesen Mustern galaktische Wolken. Konzentrierte Gebilde aus Materie und Energie, voll ungeheurer Kraft und Dynamik. Und unter ihrem eigenen Gewicht brachen die Wolken in sich zusammen, schrumpften zu Zwergen aus Masse und Energie und explodierten in gewaltigen Ausbrüchen von Licht. Am Ende der kosmischen Nacht flammten 100 Milliarden Sonnen in neuem Glanz auf. Kreativität, Geist, schöpferisches Ungleichgewicht, Eigendynamik, Unumkehrbarkeit, Gestalt. Eine gute Milliarde Jahre ist vergangen. Mit einer Schöpfungskraft von gewaltiger Intensität sind Andromeda, der Virgo-Haufen, die Magellan-Wolken, M33, Koma, Skulptor, Herkules und unsere eigene Milchstraße entstanden. Und der Raum dazwischen wächst, treibt auseinander. Schöpfung gestern, heute, morgen, sagt der Astrophysiker Harald Lesch. Das offene Universum hat einfach den Riesenvorteil, dass wir nicht wissen, was passieren wird. Es ist also nicht, wie soll ich sagen, so ein Horoskop-Universum, ja, wo ich sagen kann, ja, es wird schon, es gibt gewisse Gesetze, die mein Schicksal sozusagen von vornherein besiegeln. Bei einem offenen Universum ist alles möglich, wirklich alles. Und das ist natürlich eine, wie ich finde, eine fantastische Aussicht. Ja. Es geht ständig weiter, pausenlos. Und die Galaxien leuchteten wie große diamantfunkelnde Scheiben in einem Meer der Finsternis. Heißer und heißer, dichter und dichter. Und über Äonen und Milliarden von Jahren vollzieht sich ein Schauspiel von Tod und Wiedergeburt. In der Hitze verdichteter Reibung glühen die Sterne auf, wachsen zu strahlenden Riesen, bis sie in gigantischen Lichtblitzen explodieren. Und Sternenstaub reißt durch die Dunkelheit des Alls, findet zueinander durch die geheimnisvolle Kraft der Anziehung, formt ein neues System, verdichtet sich, flammt auf, verbrennt sich. Tod und Wiedergeburt, Verfeinerung und Zerstörung, weitere Verfeinerung und Zerstörung. Offenheit, Freiheit, Tod und Wiedergeburt. Milliarden von Jahren ging das wohl so. Ein Rhythmus von Schönheit, Eleganz und radikaler Zerstörung. 5 Milliarden Jahre nach dem Urknall tritt ein solcher Riesenstern, Tiamat nennen ihn manche Kosmologen, in unserer Spiralmilchstraße auf. Nach nur 3 Milliarden Jahren Lebensdauer bricht er in der gigantischen Explosion einer Supernova in sich zusammen und erschafft in diesem erneuten kosmischen Feuer jene schweren Elemente, aus denen sich unser Sonnensystem samt der Erde bilden kann. Der Geologe Bernd Lammerer. Man geht heute davon aus, dass eine Supernova oder mehrere Supernovae mit einer Rolle gespielt haben bei der Bildung des Sonnensystems. Dabei wird mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit, also bis vielleicht Drittel der Lichtgeschwindigkeit, Materie ausgeschleudert, die dann eventuell kosmische Gas- und Staubnebel verdichtet. Wenn dann so eine kritische Dichte überschritten ist, dann kollabiert dieser ganze Nebel unter seiner eigenen Schwerkraft, ja, in verschiedene Zentren, da bilden sich dann so einige hundert Sterne und Sternsysteme, wie beispielsweise unser Sonnensystem. Weitere Verfeinerung und Zerstörung, weitere Sonnenexplosionen, bis zum leuchtenden Stern Tiamat, einem leuchtenden Riesen, der im unerträglichen Druck seines Inneren sich selbst verheizte und verformte. Ein Glutofen des Lebens, der Wasserstoff zu Helium verbrannte, Helium zu Kohlenstoff und Kohlenstoff zu Sauerstoff, der Wolfram, Kupfer und Vanadium schmiedete. Eine wachsende Riesensonne, tödlich, gewaltig und kreativ. In einem Blitz, der eine Woche anhält, opfert sich der explodierende Stern der kosmischen Zukunft und streut seine Schätze in den Nachthimmel. Cäsium, Silizium, Silber, Magnesium, Meere von Palladium, Germanium und Cadmium, jedes Teilchen eine neue Welt. Phosphor, der die Photosynthese ermöglichen sollte, Sauerstoff zum Atmen Äonen später, Kohlenstoff und Stickstoff als Muster für den genetischen Code. Große Vernichtung, große Schöpfung. Denn 750.000 Jahre später bilden sich aus diesen Gaben die Sonne und 9 Planeten. Und mit ihnen die Erde, Heimat neuer, unendlicher Wunder. Des Lebens, des Menschen, des Denkens, der Liebe. Wissenschaftler nehmen an, dass die natürliche Radioaktivität auf der Erde und im menschlichen Körper zu einem guten Teil auf die gewaltige Explosion dieser Supernova zurückzuführen ist. Doch das ist nicht die einzige Spur dieses dramatischen Ereignisses. denn wir verdanken nicht weniger als 90 Elemente der Explosion jenes Sterns. Bausteine des Planeten, des Lebens, unserer Körper und des Bewusstseins. Das Märchenbild vom Sternenstaub, der das Leben verzaubert, ist wahr, sagt der Astrophysiker Harald Lesch. Der wesentliche Punkt ist, dass wir aus Elementen bestehen, die in Sternen erbrütet werden. Wir bestehen zu 92% aus Sternenstaub. Und Gott sei Dank gibt es solche Sterne, die einen großen Teil des Materials, was sie erbrüten, auch wieder ans interstellare Medium abgeben. Und diese Explosionen sind sowas wie Lebenssaat. Da wird das interstellare Medium wieder angefüllt mit neuem Material und daraus können neue Sterne entstehen. Und so ist es in der Tat so, dass unglaublich viele Sterne sterben mussten, damit wir uns hier zum Beispiel darüber unterhalten können. Also vor der Entstehung der Sonne kam eine Druckwelle hier vorbei. Da ist eine Gaswolke zusammengedrückt worden, hat aber auch die schweren Elemente reingemischt. Dieses Zusammendrücken führte dazu, dass diese Wolke kollabierte, sich ein Stern bildete und dieser Stern hat es irgendwie geschafft, seine Drehenergie loszuwerden, hat sie auf die Planeten übertragen. Deswegen drehen wir uns alle so schnell. Also die Erde hat einen unheimlich hohen Eigendrehimpuls und dann sind wir entstanden. Nach 4,5 Milliarden Jahre hier auf der Erde. Also insofern sind wir, weiß Gott, Kinder der Sterne. Geboren aus Fülle und Licht, Produkte aus Tod und Wiedergeburt, aus Sternenstaub gemacht. Wir sind das Ergebnis eines Prozesses, der vor 15 Milliarden Jahren als eine Form des materielosen Geistes begann und sich über eine endlose Kette von Transformationen durch Tod, Chaos und Neugeburt immer in Richtung Leben weiterentwickelte. Ein offener Prozess, der immer noch weitergeht und jeden einzelnen Menschen fordert, verantwortungsvoll zum Fortgang der Schöpfung beizutragen. Von Kreativität war die Rede, von Geist, von Anziehung, Wechselwirkung und Beziehung. Die Metaphern, mit denen die Wissenschaft das kosmische Wunder beschreibt, haben nichts Mechanisches an sich. Sie gleichen eher einem ahnungsvollen, gewaltigen Spiel, aus dem immer neue Strukturen und am Ende der Mensch hervorgehen. Schöpfung erscheint hier wie ein Gedicht, wo aus Buchstaben Worte werden, aus Worten Sätze, aus Sätzen Verse und aus Versen tiefer Sinn entsteht für den, der hört. So scheint es kein Zufall zu sein, dass die Wissenschaft dies als Autopoese beschreibt, sagt der Physiker und Philosoph Fridtjof Capra. Autopoiesis ist das Muster des Lebens. Auto heißt selbst und Poiese kommt vom Griechischen, die gleiche Wurzel wie in Poesie, und heißt machen. Und Autopoiese ist also das Selbstmachen des Lebensnetzes. Das heißt, lebende Systeme sind ein Netzwerk, sind immer Netzwerke. Jede Komponente hilft dazu, andere Komponenten hervorzubringen und zu verändern. Und das ganze Netzwerk macht sich selbst. Und dieser Ausdruck des Selbstmachens ist, was Autopoiese bezeichnet. Wenn wir die lebende Natur als etwas zu sehen beginnen, das uns nicht gegenübersteht, sondern in die wir eingebettet sind, ferner, wenn wir die lebende Natur sehen als Lebewesen, die einen Geistesprozess erkennen lassen, die eine Intelligenz erkennen lassen auf allen Stufen des Lebens, dann wird das natürlich unser Verhältnis mit der lebenden Natur sehr verändern. Die Entstehung des Kosmos wird heute wie ein riesiger Organismus beschrieben. Da wachsen in uns Bilder von Gewalt, Größe und Ehrfurcht, als würden wir von einem heiligen Schöpfungsakt, ja gar von Gott selbst sprechen. Da ist aus der trockenen Empirie wissenschaftlicher Datensammlung ein Gefühl von Heiligkeit entstanden, sagt der amerikanische Theologe Matthew Fox. Die Bedeutung des Universums ist, dass das Ganze ein Sakrament ist, heilig und geheimnisvoll. Das ist verloren gegangen, als die Religion die Beziehung zum Kosmos aufkündigte. Das ist eine krankhafte Situation. Wir haben die Religion so trivialisiert, dass Gottesdienst immer kraftloser wurde und eine Wissenschaft ohne Sinn für Moral. Das ändert sich jetzt, weil sich die Wissenschaft ändert. Unter den Wissenschaftlern gibt es heute weit mehr Mystiker als unter den Bischöfen dieser Welt. Die Erde als Heiligtum in einem Kosmos, der einen geistigen Urgrund hat und aus dem Spiel mit der Fülle das Leben hervorbrachte? In dieser Sicht der Schöpfung schwingt ein Maß an ökologischer Verantwortung mit, das unseren bisherigen Schöpfungsmodellen fremd ist. Und tatsächlich ist es eins der wesentlichen Ziele moderner Schöpfungsgeschichte, den Menschen wieder einzubinden in den Oikos, den Haushalt der Natur und des Universums. Doch statt auf puren Glauben baut sie auf objektive empirische Forschung. Es ist die Kombination von Staunen und Wissen, von Forschung und Ehrfurcht, von Wissenschaft und Spiritualität, die der neuen Sichtweise ihre Kraft gibt, glaubt Thomas Berry. We can see now that the human is coextensive with. Wir können jetzt erkennen, dass der Mensch bedeutungsgleich ist mit der gesamten Geschichte des Planeten. Es hat 15 Milliarden Jahre gedauert, den Planeten zu erschaffen, Bewusstsein hervorzubringen, jedes einzelne Individuum zu schaffen. Also ist die Geschichte jedes Individuums deckungsgleich mit der Geschichte des Universums. Weil kein Individuum sich erklären lässt, ohne diese 15 Milliarden Jahre zu erklären. Der Mensch lässt sich nicht erklären, ohne die Sterne zu erklären. Und den Menschen könnte es nicht geben in einem Kosmos, der weniger alt oder weniger groß ist. Es brauchte genau dieses gewaltige Universum und diese immense Zeit und all diese Transformationen, um den Menschen zu erschaffen. Der Mensch passt perfekt in die gesamte Struktur dieses Universums. Und es ist von enormer Wichtigkeit für jedes Individuum, sich dessen bewusst zu sein. With the very structure of the universe, so that it becomes enormously important for each individual to appreciate this. In dieser Schöpfungsgeschichte steht der Mensch nicht mehr über der Natur. Er ist ein Teil von ihr und wird sich mit Hilfe der Wissenschaft seiner erstaunlichen Geschichte bewusst. Wenn er den Kopf hebt und in die funkelnde Vielfalt des Himmels blickt, weiß er, woher er kommt. Und der Mensch, sagt der Astrophysiker Harald Lesch, hat auch als winziges Staubkorn am Rande einer von Milliarden Galaxien einen Platz in der Ordnung der Dinge. Wir stehen im wahrsten Sinne des Wortes auf den Schultern von Riesen. Das ist ungeheuerlich, was das Universum alles angestellt hat, damit wir endlich mal anfangen, darüber zu reden, sozusagen. Und insofern sollte man, wenn man zum Himmel schaut, immer mal wieder vielleicht bedenken, dass alles, was da ist, im Prinzip dazu geführt hat, dass man es sich anschauen konnte. Alles, was da draußen ist, hat mit uns zu tun. Die Aussage zum Beispiel, ich weiß nicht, liebe deinen Nächsten oder sowas, bedeutet in einem Universum, von dem ich weiß, wie unglaublich eng ich mit ihm zusammenhänge, etwas völlig anderes, als wenn ich mich als Mensch aus allem rausnehmen kann und sage, da draußen ist die Welt und ich bin hier. Ich kann als Mechaniker da irgendwas dran fummeln, das betrifft mich gar nicht. Was wir erkennen, ist was völlig anderes. Eigentlich eher diese klassische Botschaft, fürchtet euch nicht. Das ist alles wahnsinnig, wunderbar.